Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Kurt Weill. En primer término presentamos a usted Los siete pecados capitales de los pequeños burgueses, ballet cantado de Kurt Weill sobre un libreto de Bertolt Brecht, en nueve partes. Prólogo, andante sostenuto. Soberbia, allegretto quasi andantino. Ira, molto agitato. Gula, largo. Lujuria, moderato. Codicia, allegro giusto. Envidia, allegro non troppo, y, epílogo, andante sostenuto. Interpretan Gisela May, Peter Schreier y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Thank you. Hoffentlich nimmt sich unsere Anna auch zusammen. Sie war ja immer etwas eigen und bequem. Und wenn man die nicht aus dem Bett heraus warf, dann stand das faule Stück nicht auf am Morgen. Andererseits ist ja unsere Anna ein sehr aufmerksames Kind. Sie war immer folgsam und den Eltern treu ergeben. Und so wird sie es, wir möchten hoffen. Nicht am nötigen Fleiße fehlen lassen in der Fremde. In einem Kampf.

gibt es unten drauf einen Gang weiter nach oben. Jeden Tag gewogen. Wie wenn sie ein Gramm zog. Die stehen auf dem Stand. Die stehen auf dem Stand. Was mir ist, ist vom. Aber Anna ist ja sehr verständlich. Sie wird sagen, dass Kontrakt Kontrakt ist. Sie wird sagen, dessen kannst du schließlich in Louisiana, Anna, in Louisiana, Anna. Hörnchen, Schnitzel, Spargel, Hühnchen und die kleinen gelben Honigkuchen. Denk an das Haus in Louisiana. Sieh, es wächst schon, Schoss, Werk wächst es. Bauern halten an dich. Fressung ist vom Übel. Dort erahn ich, halten an dich. Denn die Fressung ist vom Übel. Schwierig, alles einzulenken.

Schwester, als ihn neig ich auf die anderen. Wir alle sind frei geboren und wie es uns gefällt, können wir gehen in Rat. Also gehen aufrecht im Triumphe die Toren, aber wohin, aber wohin, aber wohin sie gehen, das wissen sie nicht. Verzicht auf die Freuden, nach denen es dich wie die anderen verlangt. Ach, überlass sie den törichten Leuten, ihnen es nicht, ihnen es nicht, ihnen es nicht vor den Händen bangt. Wenn du tätst, was dir läge, nütze sie nicht, nütze sie nicht, nütze die Jugend nicht, denn sie vergeht. Schwester, folg mir, du wirst sehen, am Ende gehst im Triumph du aus allem hervor. Sie aber stehen, oh schrecklich der Welt. Acabamos de escuchar Los siete pecados capitales de los pequeños burgueses, ballet cantado de Kurt Weill sobre un libreto de Bertolt Brecht, en nueve partes. Interpretaron Gisela May, Peter Schreier y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. En nuestra parte siguiente y final escucharemos el Requiem berlinés para tenor, barítono, coro masculino a tres voces y Orquesta de Alientos, de Kurt Weill, sobre poemas de Bertolt Brecht, en seis partes. Gran coral de gratitud, sostenuto. Balada de la joven ahogada, lento. Memorial, andante moderato. P. Primer informe sobre el soldado desconocido bajo el arco del triunfo, moderato Asai. Segundo informe sobre el soldado desconocido bajo el arco del triunfo, recitativo, y gran coral de gratitud, da capo. Interpretan Alexander Leiter, tenor, Peter Coy, barítono, el ensamble oblicuo, y el coro La Chapelle Royale, todos bajo la dirección de Philippe Gerbrege. Morgen und Abend geben.

Der Schoß sei ihr ausgerissen. Amen. Richteten wir uns, dass sein Sanggesicht verborgen, durch die Spuren unserer Fäuste. So machten wir ihn unkennt, dass er keine Fische so mehr sah. Und begrungen ihn unter dem Stein und sah unter meinem Bogen der Antonen des Triumphs. Welcher Mord tausend Töpfer was der unbekannte Soldat deines Vertrauens in der Ämter des Verlies. Und unkenntlich wandelte vor Gott. Final del programa de hoy escuchamos el Requiem berlinés para tenor, barítono, coro masculino a tres voces y orquesta de alientos, sobre poemas de Bertolt Brecht, de Kurt Weill. Interpretaron Alexander Leiter, tenor, Peter Coy, barítono, el ensamble oblicuo y el coro La Chapelle Royale, todos bajo la dirección de Philippe Gerbrege. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.